Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das doppelte Leben. Erster Teil. In den Zeitungen übertrafen sich die Journalisten mit tollen Späßen über Dolly, das geklonte Schaf. Und ich bekam wieder einmal den Eindruck, dass die Welt auch ohne Klone voller Idioten war, die sich für originell genug hielten, Zeitungsglossen zu schreiben. Ich hatte Besseres zu tun. Ich erwartete einen Mann, der ganz offenbar in den letzten Tagen und Wochen zu viel Zeitung gelesen hatte. Er hieß Birnbaum, sah aber eher aus wie eine Vogelscheuche. Sie sind hinter mir her. Zweifellos. Gleich werden Sie die Türe einrennen und sich mit wildem Gebrüll auf Sie stürzen. Nein, nein, die machen das viel subtiler. Die warten, bis ich alleine bin. Dann kommen Sie und entführen mich. Weil Sie so unbeschreiblich erfolgreich, gut aussehend und unwiderstehlich sind? Nein, weil meine Zellen so wertvoll sind. Welche Zellen? Das, was in Ihrem Kopf herumschwimmt? Es ist an der Zeit, dass alles an die Öffentlichkeit kommt. Wegen diesem dummen Schaf wird ein unglaubliches Geschrei gemacht, aber als man mich in meiner Jugend klonte, war kein Journalist zur Stelle, der einen Leitartikel darüber schrieb. Sie wollen damit andeuten, dass es sie doppelt gibt? Allerdings. Und wenn Sie mir nicht helfen, wird es mich bald schon im Dutzend geben. Das ist eine grauenhafte Vorstellung. Was kann ich dagegen tun? Mich beschützen. Meine Zellen vor einer Entnahme schützen. Diese Frau ist zu allem fähig. Eine Frau ist hinter ihren Zellen her. Meine Frau. Wir leben getrennt voneinander schon lange. Ich bin sicher, sie hat meine Zellen an die Wissenschaft verkauft. Sie möchte mich vervielfältigen, mich demütigen mit jüngeren Ausgaben von mir. Ich habe ihr erzählt von dem einen Klon, dem ich auf der Straße ständig begegne. Eine entsetzliche Erfahrung. Plötzlich ist die Einmaligkeit weg, das Individuelle. Ich habe mich wie im Spiegel wiedererkannt, aber es war kein Spiegel, es war ein Mann. Ein Mann aus Haut und Knochen, ein Klon. Und bald wird es noch mehr Klone von mir geben. Helfen Sie mir. Ich stimmte mit ihm darin überein, dass es zu verhindern galt, noch mehr Exemplare dieses Menschen zu erzeugen. Damit er sich sicher fühlte, empfahl ich ihm, in ein Apartment am Stadtrand zu ziehen. Ein Residenzhotel mit bewachtem Eingang. Er jammerte über die hohen Kosten und mir wurde schwindlig. Als er mein eingefallenes, nach einem Steak hungerndes Gesicht bemerkte, überreichte er mir ein paar Hunderter, die sich in meiner Hand gut anfühlten. Wenig später begrüßte ich Frau Birnbaum. Ihre Hand fühlte sich nicht so gut an wie das Geld. Ich drückte sie trotzdem freundlich. Das ist lächerlich. Weshalb sollte ich meinem Mann schaden wollen? Gut, wir leben getrennt. Aber wir verstehen uns prächtig, seit wir uns nicht mehr täglich sehen. Hat er Ihnen von dem Doppelgänger erzählt, der ihm angeblich täglich über den Weg läuft? Sie glauben, er bildet sich das alles nur ein. Außer ihm hat noch niemand diesen Mann gesehen. Ein Phantom. Mein Mann dreht langsam durch. Er wird älter, verstehen Sie. Alte Männer drängt es noch einmal, ein Kind zu zeugen oder sich in anderer Form zu vervielfältigen. Es ist lächerlich. Aber Männer sind manchmal lächerlich. Sie halten sich ein Leben lang für unersetzlich und unwiderstehlich. Und plötzlich wachen sie eines Morgens auf, schauen in den Spiegel und sehen einen Greis vor sich, der nicht mehr lange zu leben hat. Aber weshalb sollte Ihr Mann eine solch absurde Geschichte erfinden und auch noch Geld dafür ausgeben, sich von einem Phantom schützen zu lassen? Weil er nicht mehr richtig im Kopfe ist und weil er mich ärgern möchte. Er gibt schließlich unser Geld aus. Weshalb tragen Sie eigentlich keine grünen Socken? Wie bitte? Die Farbkombination, die Sie tragen, verträgt sich nicht mit Ihrer Ausstrahlung. So etwas kann krank machen. Sie haben recht. Ich fühle mich schon ziemlich matt und antriebslos. Muss wohl an Ihrer Ausstrahlung liegen. Meine Ausstrahlung ist in Ordnung. Ich lasse sie zweimal jährlich messen. Sollten Sie auch mal machen. Obwohl, wenn ich mir sie so anschaue, hat es vermutlich keinen Zweck. Sie sind nicht für höhere Zwecke bestimmt. Das hat mein Berufsberater auch gesagt. Deshalb verzichtete ich darauf, Dachdecker zu werden. Ihr Oberstübchen sollte man aber mal einmal kräftig entrußen, Frau Birnbaum. Wusste ich es doch. Sie stecken mit meinem Mann unter einer Decke. Da irren Sie. Ich bin hetero, hasse Schnauzträger und liebe rasierte Damenbeine. Ich rasiere meine Beine, wenn es mir passt. Das sieht man. Jetzt reicht es aber. Richten Sie meinem Mann aus, dass ich nicht auf seine Spielchen hereinfalle. Ich lasse mich nicht scheiden und damit basta. Wer redet denn von Scheidung? Ihr Mann fürchtet sich vor Vervielfältigung. Und er glaubt, dass Sie mit bösen Wissenschaftlern zusammenspannen. Ich kenne keine Wissenschaftler. Ich bin eine einfache Hausfrau, die von ihrem Mann verlassen wurde. In seinem Kopf hockt das Böse. Er soll sich untersuchen lassen. Er ist ein Fall für die Psychiatrie, glauben Sie mir. Bei der Polizei stellte ich wieder einmal fest, dass alle Gesetze und moralisch-ethischen Bekenntnisse nichts nützen. Irgendwo hockt ein Polizeipräsident und klont sich fleißig seine Beamten. Vielleicht steckte auch die Kreuzworträtselindustrie hinter den üblen Machenschaften. Einer der Beamten war gerade damit beschäftigt, nach prähistorischen Königen zu suchen. Wie hieß doch gleich dieser König der Azteken, Popocatépetl? Oder war das einer aus dem Volk der Bienen? So mache ich mir Eselsbrücken, Maloney. Sie wundern sich sicher, weshalb ich all diese Indianerstämme im Kopf habe. Ganz einfach, Maloney. Die Biene Maya fliegt über die Biertheken zu den Azteken und macht ein Inka so. Nur diesem Popocatépetl habe ich nicht mehr ganz im Kopf. Vielleicht, weil Sie als Eselsbrücke ein schweinisches Foto benutzt haben. Von Claudia Schiffers Po zum Popocatépetl ist es ein weiter Weg. Ich habe gar nicht gewusst, dass früher Vulkane zu Königen gewählt wurden. Dann meinen wir zwei verschiedene Könige, Maloney. Meiner heißt vielleicht Popocatépetl oder so ähnlich, aber das passt alles nicht so richtig hinein. Vielleicht sollten Sie sich doch ein paar Mal klonen lassen. Zusammen würden Sie dann den IQ eines Kindergärtners erreichen. Meine Frau ist absolut dagegen, dass ich mich zur Verfügung stelle. Sie sagt, ich müsse einmalig bleiben. Ihre Frau möchte anderen Frauen ersparen, was sie durchlitten hat. Natürlich würde einiges dafür sprechen, stellen Sie sich vor, Maloney, eine Stadt voll erstklassiger Beamter. Die Verbrecher würden sie alle umbringen. Und der Rest der Stadt würde in eine tiefe Depression versinken. Sie stehlen mir, der Stadt, allen Steuerzahlern, zu denen Sie ja nicht gehören, Maloney, eine Menge Zeit. Wie Sie sehen, habe ich Wichtigeres zu tun. Und Herr Birnbaum fürchtet sich derweil vor seinem Doppelgänger. Birnbaum, da war doch etwas. Eine Meldung. Ein Fax, das vor ein paar Minuten bei uns eintraf. Birnbaum, sagten Sie. Das war nicht zufällig ein Indianerherrscher, oder? Ich eilte von Kopfschmerzen geplagt aus dem Gebäude. Eine Frau mit Tränen in den Augen kam gerade aus einer Tür, die Nummer 12 trug. Sie rannte beinahe blind in mich hinein. Wir kamen beide ins Stolpern. Sie hielt sich an einem Geländer fest, ich mich an einer Polizistin, die sofort ihre Dienstwaffe zückte und mich eisigen Blickes aufforderte, Abstand zu nehmen. Vor dem Haus erst realisierte ich, dass die Trauernde Frau Birnbaum war. Man hat mir soeben mitgeteilt, dass mein Mann ermordet worden ist. Man hat ihn außerhalb der Stadt in einem Weiher gefunden. Dabei war mein Mann Zeit seines Lebens wasserscheu. Dann nichts wie hin zu der Leiche, ehe die Polizei alle Spuren beseitigt. Ich verstehe das alles nicht. Mein Mann fühlte sich bedroht, ja, aber niemand hat das ernst genommen. Und jetzt ist es doch passiert. Ich mache mir Vorwürfe. Sie begann wieder zu heulen. Ich reichte ihr ein Taschentuch. Wir bestiegen ein Taxi und der Fahrer lächelte, als ich ihm unseren Zielort nannte. Er fuhr gemächlich, reihte seinen Wagen in den Feierabendverkehr ein und ich schaute dem Taxameter bei der Arbeit zu. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das doppelte Leben, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Das doppelte Leben, zweiter Teil. Was bisher geschah. Herr Birnbaum ist von dem Gedanken besessen, dass Wissenschaftler im Auftrag seiner Frau hinter ihm her sind, um ihn zu klonen. Er behauptet, in seiner Kindheit bereits einmal Opfer eines solchen Experiments geworden zu sein. Dem daraus entstandenen Doppelgänger begegne er beinahe täglich. Seine von ihm getrennt lebende Frau vermutet, dass Birnbaum nicht mehr richtig tickt, denn außer ihm hat den mysteriösen Doppelgänger noch niemand zu Gesicht bekommen. Ehe Maloney noch einmal mit seinem Klienten reden kann, erreicht ihn die Nachricht, dass dieser ermordet aufgefunden worden ist. Die Leiche lag neben einem pompösen Ami-Schlitten, der allerdings auch schon bessere Tage gesehen hatte. Zuvor hatte man den Leichnam aus einem kleinen Weiher gefischt. Der Anblick überraschte Frau Birnbaum mehr, als dass er sie entsetzte. Ich konnte das gut nachvollziehen. Das ist sehr seltsam. Mein Mann sieht so anders aus. Allerdings, er trägt Klamotten, als hätte er geahnt, dass er zu seiner eigenen Beerdigung spazieren fährt. Und er riecht nach einem dieser schwulen Designer. Und seine Zähne, ein makelloses Gebiss. Das muss teuer gewesen sein. Wann hat er sich das nur machen lassen? Sie sind sich trotzdem sicher, dass das Ihr Mann ist oder war? Sie glauben doch nicht etwa den Blödsinn mit dem geklonten Doppelgänger, oder? Nein, das muss mein Mann sein, so wahr wir hier stehen. Schade, dass er so enden musste. Haben Sie diesen Wagen zuvor schon einmal gesehen? Nein, er ist so protzig, passt gar nicht zu meinem Mann. Aber ich habe immer vermutet, dass sich unter seiner knausrigen Schale ein Verschwender verbirgt. Alles nur, um mich zu ärgern. Vielleicht hat er sich auch erschießen lassen, um Sie zu ärgern. Meinen Sie? Da hat er sich aber getäuscht. Ich ärgere mich gar nicht, ich wundere mich bloß. Er muss ein Doppelleben geführt haben. Ich ließ die verwunderte Frau Birnbaum stehen und wandte mich einem Herrn zu, der sich über nichts mehr wunderte, was nicht in seinem Dienstreglement erwähnt wurde. Er stellte sich vor mich hin und zeigte in die Richtung, aus der man die Leiche geborgen hatte. Klarer Fall, Maloney. Dieser Mann wurde überfallen, er hat sich gewehrt und er wurde erschossen. Vielleicht hat er auch einen Anhalter mitgenommen. Und wie kommen Sie darauf, dass der Tote Birnbaum heißt? Er trug ein Foto auf sich. Auf dem Foto ist er selber zu sehen, darunter sein Name und die Adresse. So etwas trägt heutzutage natürlich jeder mit sich herum. Sie zum Beispiel haben sicher auch so ein Foto mit Namen und Adresse drauf, oder? Ich habe meinen Dienstausweis, meine AAV-Karte, meinen Führerschein, meine Identitätskarte, meinen Impfausweis, meine Versicherungsnummer und eine mit meinem Namen gravierte Zahnbürste stets bei mir. Und da erstaunt es Sie nicht, dass dieser Tote keine Ausweise, aber ein Foto mit Namen und Adresse auf sich trägt. Wir werden selbstverständlich die Identität dieses Mannes genau abklären. Seine Frau hat ihn wiedererkannt. Wo kommen wir hin, Maloney, wenn nicht mal mehr die Ehefrauen ihre Männer wiedererkennen? 2 Stunden später kam ich mit gefülltem Magen in meinem Büro an. Der Whisky schwappte meine Speiseröhre hoch und brannte angenehm im Rachen. Ich spülte ihn mit einer Tasse Kaffee wieder nach unten. Wenig später trommelte jemand gegen meine Bürotür. Ich öffnete nicht, leistete aber auch keinen Widerstand, als dieser jemand mein Büro betrat. Je später der Abend, umso toter die Gäste, dachte ich und zeigte auf den leeren Stuhl. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ist es so schrecklich im Himmel oder war es die Hölle? Und weshalb tragen Sie jetzt wieder diese scheußlichen Klamotten? Was für Klamotten? Diese Kleider haben mich vor 30 Jahren ein Vermögen gekostet. Sieht ganz danach aus, als würden Sie Ihr Doppelleben auch nach dem Tod fröhlich weiterleben. Sind Sie betrunken oder was? Alte Whiskyfässer schwanken nicht so leicht. Mäuse sehe ich auch noch keine. Nur tote Klienten in scheußlichen Klamotten. Ich habe Sie beauftragt, mich zu beschützen und was tun Sie? Ich habe Sie beschützt, bis dass der Tod Sie dahin raffte. Ihre Frau glaubt übrigens auch, dass Sie tot sind. Meine Frau glaubt, dass ich verrückt bin. Ich fühle mich noch immer bedroht, Maloney. Sind jetzt die Engel hinter Ihren Zellen hier? Eine Frau, Maloney. Sie hat mich auf der Straße angesprochen. Einfach so. Sie hat mich zu Tode erschreckt. Also doch. Sie geben zu, nicht mehr am Leben zu sein. Hören Sie doch endlich auf damit. Ich bin nicht für solche Späße zu haben. Das ist kein Spaß mehr, Birnbaum. Ihr Doppelgänger wurde ermordet aufgefunden. Ermordet? Wann? Wo? Warum? Er sieht oder sah ihn verblüffend ähnlich. Aber er war besser angezogen als sie. Sogar ihrer Frau ist das aufgefallen. Meine Frau hat meinen Doppelgänger gesehen? Sie hat die Leiche einwandfrei als die ihres Mannes identifiziert. Ja, aber das geht doch nicht. Ja, tun Sie etwas. Ich lebe. Das sehen Sie doch. Vielleicht war das wegen mir. Vielleicht haben Sie im letzten Moment gemerkt, dass Sie den Falschen erwischt haben und ihn umgebracht, um einen Zeugen loszuwerden. Sie wollen meine Zellen. Sie wollen mich klonen. Immer und immer wieder. Was ist mit der Frau, die Sie angesprochen hat? Sie behauptet, dass ich ihr versprochen habe, sie zu heiraten. Sie sagt, ich solle ihr und ihrem Balg ein schönes großes Haus kaufen. Wenn ich nicht spure, bringt sie mich um. Ich bin zeugungsunfähig, Maloney. Dieses Kind kann nicht von mir sein. Dann war Ihr Doppelgänger doch kein Klon. Sonst hätte er ähnliche Probleme gehabt. Sie glauben, dass diese Frau zu meinem Doppelgänger gehört? Wir müssen herausfinden, wer er war, wie er gelebt hat und weshalb er sich Ihnen aufgedrängt hat. Genau. Und finden Sie heraus, warum er ermordet wurde. Das ist wichtig. Ich bin ja so erleichtert. Nanu, ich dachte, Sie machen sich in die Hosen vor Angst. Ich bin erleichtert. Weil jetzt feststeht, dass ich nicht verrückt bin. Es gibt diesen Doppelgänger. Es gab ihn. Jetzt können sich alle davon überzeugen. Deswegen hätten Sie ihn nicht gleich umbringen müssen. Ich habe mit seinem Tod nichts zu tun. Ich fühle mich wie neugeboren. Ein unbeschreibliches Gefühl. Er stand auf und begann zu einer imaginären Melodie in meinem Büro zu tanzen. Ich schloss die Augen und stellte mir einen Sonnenuntergang vor. Als die Sonne rotglühend am Horizont verschwand, öffnete ich langsam die Augen, doch mein Klient tanzte noch immer. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das doppelte Leben, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das doppelte Leben, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Die Medienhysterie um geklonte Schafe führt Herrn Birnbaum zu Maloney. Er glaubt, dass Wissenschaftler hinter seinen Zellen her sind. Zudem ist er davon überzeugt, dass bereits ein Klon von ihm existiert. Seine Frau glaubt, dass ihr Mann bescheuert ist, da außer ihm noch nie jemand den mysteriösen Doppelgänger zu Gesicht bekam. Bis er eines Nachts plötzlich als Leiche in einem Weiher auftaucht. Birnbaum hat derweil einen Zusammenstoß mit einer Frau, die behauptet, dass er ihr die Ehe versprochen hat. Im Polizeipräsidium stolperte ich über Aktenberge und einige Beamte, die ratlos herumstanden. Der Nordtrakt des Gebäudes wurde umgebaut. Und neben all den alten Akten fand man auch noch die sterblichen Überreste eines Mannes, vor dem niemand wusste, wer er war und wieso er in all den Jahren nicht vermisst wurde. Wahrscheinlich handelte es sich um einen Beamten, der an einer Aktenallergie eingegangen war. Üble Sache, Maloney, aber so etwas kann schon mal vorkommen. Beamte leisten Überstunden. Manchmal sind wir Tag und Nacht im Einsatz. Viele Kollegen kennen ein Privatleben nur noch aus dem Fernsehen. Kein Wunder, dass es Beamte gibt, die nicht vermisst werden. Für den heroischen Einsatz am Gemeinwohl hätten wir längst schon mehr Anerkennung verdient. Zum Beispiel ein Denkmal für den unbekannten Beamten. Damit es von unbekannten Tauben vollgekackt werden kann. Sozial denkende Menschen können das nachvollziehen, Maloney. Sie aber sind asozial. Leben nur für sich und die Bedauern werden Klienten, die sich in ihr Büro verirren. Wann haben Sie zuletzt etwas für uns alle getan, Maloney? Ich trinke täglich auf das Wohl der Allgemeinheit. Das ist so wenig, Maloney. Wir Beamte, wir geben unser Leben für diese Stadt. Täglich, stündlich. Und wenn es sein muss, auch überstündlich. Und wem hat der falsche Herr Birnbaum sein Leben geopfert? Ein bedauerlicher Irrtum, Maloney. Die Leiche glich dem echten Herrn Birnbaum und sie trug Papiere auf sich, die den Schluss nahelegten, dass es sich bei dem Toten tatsächlich um Birnbaum handelt. Wir haben aber routinemäßig seine Fingerabdrücke genommen und dabei festgestellt, dass sie zu einem gewissen Florian Fischer gehören. Ehemaliger Zuhälter, miserabler Schauspieler und Betrüger. Mit anderen Worten, auch so ein asozialer Maloney. Die Welt ist leider voll davon. Er schaute traurig auf seine Handrücken und bewegte dazu die Finger in einem seltsamen Rhythmus. Ehe er sich in ein putziges Tier verwandelte, verließ ich das Polizeipräsidium und besuchte meinen Klienten, der sich in einem schäbigen Hotelzimmer vor den Wissenschaftlern und seiner Frau versteckte. Doch als ich bei ihm eintraf, war er nicht allein. Das ist die Frau, die mir weismachen wollte, dass ich sie liebe, sie heiraten wolle. Eine Verwechslung, Gott sei Dank. Los! Los, sagen Sie, was Sie mir bereits erzählt haben. Ich dachte, er sei Florian. Ich dachte, Florian ist untergetaucht, von mir abgehauen, wollte plötzlich nichts mehr von mir wissen und macht jetzt auf schäbig und geschmacklos. Sie hält mein Äußeres für geschmacklos. Was sagen Sie dazu, Maloney? Nur weil ich mein sauer Erspartes nicht in edle Stoffe investiere, bin ich doch noch lange nicht geschmacklos. Sie hätten demnach ein Motiv gehabt, Florian Fischer umzubringen. Ich hatte täglich mehrere Motive. Aber was soll's, ich habe diesen Kerl geliebt, ich wollte ihn, für mich ganz alleine, für mich und meinen Sohn. Er wäre ein lausiger Vater gewesen, doch das ist mir egal. Erzählen Sie die Geschichte mit dem Geld. Die Gefühlsduselei interessiert uns nicht. Apropos Geld, laut meinem Berufsverständnis lebe ich von den Honoraren meiner Klienten. Ich versuche es wenigstens. Wenn Sie Leistung erbringen, bezahle ich auch dafür. Bis jetzt haben Sie aber nichts getan, was ein Honorar wert ist. Immerhin sind Sie noch am Leben. Möchten Sie jetzt vielleicht 30 Yen für jeden Tag, den ich noch atmend erlebe? Na, typisch Männer. Reden ständig über das Geld, das sie nicht haben. Florian war auch so. Hat mir erzählt, dass er viel Geld kriegt für eine kleine Rolle, die er spielen muss. Florian hat mir den Himmel auf Erden versprochen, aber in seinem Himmel ist er ständig bewölkt. Was für eine Rolle sollte er spielen? Na, was wohl? Meinen Doppelgänger. Jemand hat mich reingelegt. Wissen Sie was, Maloney? Ich glaube, die wollen mich gar nicht klonen. Eigentlich schade. Ich hätte gerne eine Fußballmannschaft mit lauter Birnbaums aufgestellt. Ich war ein guter Fußballer. Florian hat mir nicht gesagt, von wem er das Geld kriegt. Er sagte mir nur, dass es genug sei für ihn, mich und das Kind. Das Kind ist nicht von ihm, aber das war ihm egal. Er hat er wenigstens gesagt. Aber jetzt ist er tot und das ist dem Kind egal, aber mir nicht. Jetzt mal ganz unter uns, Birnbaum. Wie viel Geld verbirgt sich hinter Ihren alten Kleidern? Das geht niemanden was an. Na, so sind Sie, die Männer. Diese Frau nervt, Maloney. Was kann man dagegen tun? Mein Honorar erhöhen. Ist das schon gut, ich bin ganz ruhig. Aber ich möchte dabei sein, wenn sich dieser Geizhals hier als Millionär outet. Also gut. 3. Vielleicht sind es jetzt schon 4, so genau weiß ich das nicht. Aber ich bin kein Geizhals. Ich habe meiner Frau zu Weihnachten immer 50 Franken geschenkt. Wenn sie dieses Geld vernünftig angelegt hätte, würde es ihr jetzt besser gehen. Ein Wunder, dass ihre Frau sie nicht schon längst umgebracht hat. Vielleicht hatte sie etwas in dieser Richtung vor. Das glaube ich nicht. Meine Frau ist nicht gewalttätig. Sie ist hinterhältig, fies, berechnend und grausam, aber nicht gewalttätig. Zusammen mit dem Polizisten fuhr ich am nächsten Morgen zu Frau Birnbaum. Ich dachte mir eine Geschichte aus, mit der wir die gute Frau problemlos überführt hätten. Wäre da nicht der Polizist gewesen? Im Namen aller geklonten Wesen, Sie sind verhaftet. Wir haben einwandfreie Beweise dafür, dass Sie Ihrem Mann einen Doppelgänger finanziert haben, damit dieser sich an einem Weiher in einen Fischer verwandeln kann und Sie zu Geld, Reichtum und Florian zu einem Bauchschuss kommt. Widerstand ist zwecklos, Ihr Haus wird soeben umgestellt. Von was redet er? Wissen Sie, wo ich meinen Mann finden kann? Ich möchte mich mit ihm versöhnen. Ich glaube nicht, dass er ein Interesse daran hat. Was dieser Beamte hier ein wenig verdrehte, lässt sich in einfachen Worten zusammenfassen. Sie haben Florian Fischer engagiert, um den Doppelgänger ihres Mannes zu spielen, in der Hoffnung, dass ihr Mann zu einem Fall für die Psychiatrie wird. Genau, Maloney. Der Doppelgänger tauchte nur dann auf, wenn außer Herrn Birnbaum niemand in der Nähe war. So wurde er zu einem Phantom, von dessen Existenz nur Herr Birnbaum wusste. Und natürlich Sie, Frau Birnbaum. Warum aber haben Sie diesen bedauernswerten Menschen erschossen? Nur weil er einen Zuhälter Schlitten fuhr. Er hat sich gegen mich gewandt. Er erpresste mich. Er wollte noch mehr Geld. Sonst, so sagte er, würde er mit meinem Mann reden. Ich habe Florian vor 2 Jahren kennengelernt, als er in einem Theaterstück mitspielte. Mir fiel sofort die frappante Ähnlichkeit mit meinem Mann auf. Mein Mann hat mich gedemütigt, mich mit kleinen Beträgen abgespiesen, ein Leben lang. Eines Tages kam mir die Idee mit dem Doppelgänger. Ich habe in einem Film gesehen, wie eine Schauspielerin auf diese Weise in den Wahnsinn getrieben wurde. Ich wollte meinem Mann nichts antun. Ich wollte nur, dass man ihn aus dem Verkehr zieht. Wir waren so nahe dran. Mein Mann litt bereits unter Wahnvorstellungen. 1-2 Monate noch und man hätte ihn eingeliefert. Und Sie wären 1-2 dran gekommen. Doch, und jetzt nichts wie in die Zelle, Frau Birnbaum. Frau Birnbaum wurde abgeführt und der Polizist gratulierte sich selber zu seiner großen Tat. Mein Klient betätigte sich auch weiterhin als Geizhals und überwies mir das Honorar in 100 Monatsraten. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das doppelte Leben, 3. und letzter Teil.